D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Vor einer Weile, da war es ja groß in den Nachrichten, dass Facebook seinen weiblichen Angestellten bezahlen will, einen Zuschuss geben will, wenn sie sich ihre Eizellen einfrieren lassen wollen. Ein Social Freezing nennt sich das Ganze dann. Ja, und darum geht es jetzt gerade auch in China und es gibt große Diskussionen an der Grund. Warum? Genau, in China ist Social Freezing für alleinstehende Frauen, also für Singles, verboten und für verheiratete Frauen auch nur unter bestimmten Umständen erlaubt. Also wenn sie zum Beispiel eine Chemotherapie machen müssen. Und jetzt hat eine der großen in China sehr bekannten Schauspielerinnen, Xu Jinglei heißt die, die ist 41, die hat berichtet, dass sie ihre Eizellen hat einfrieren lassen, aber in den USA. Das hat man sicherlich bei der Regierung jetzt nicht so gerne gesehen. Nee, die chinesische Regierung, die haben einen direkten Bericht auf dem Staatssender CCTV senden lassen. Der hat nochmal betont, wie riskant diese Prozedur ist und dass das Verbot mit der Familienplanungspolitik übereinstimmt, dass das also alles seine Richtigkeit hat. Und dieser Bericht, der hat sehr viel Kritik in Chinas sozialen Medien hervorgerufen. Auf Weibo, das ist das chinesische Twitter, Twitter und Facebook sind in China ja gesperrt, da gab es über 33.000 Kommentare zu diesem Bericht. Das schreiben die Kollegen von der BBC. Was schreiben die User dazu? Also eine Userin namens Fishgirl, die schreibt zum Beispiel, das bedeutet einfach, dass unverheiratete Frauen nicht das Recht haben, sich zu vermehren. Und eine andere namens Kitty Loves Lace schreibt, wir haben nicht mal mehr die Kontrolle über unsere eigenen Eierstöcke. Und viele regen sich auch darüber auf, also viele chinesische User, dass Samenspenden in China erlaubt ist, aber Eizellen einfrieren eben nicht. In China gibt es gerade viel Kritik an dem Verbot von Social Freezing. Social Freezing, das heißt Eizellen einfrieren. Anna Kohn hat uns mal erklärt, was da los ist. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?